Eifersucht. Schimpft meine Freundin sich ein zur großen Fahrt um die harte Wurst und ich darf Bootsjunge sein. Da planken Scheuern und Farbe sprühen und hab ne Koje für mich. Die Wellen plätschern mir übern Bauch, der Kompass geht auf den Strich. Wie weit die Kiste schwimmt und welchen Kurs sie nimmt, gib mich nichts an, ich bin ein Mann, der sich noch treiben lassen kann. Ich lieb mein Steuerweib und meinen Zeitvertreib. Ich spüre fleißig den Motor, so kommt uns keine Pfanne vor. Schmal gekocht, das meiste Geld schluckt der Korn. Und das verdient, denn seitdem er schwimmt, kommen wir überall an. Wir fahren runter und wieder rauf. Die Welt ist krumm wie ein Fass. Mal glaubt sich trocken dem Sturm ins Maul. Mal macht ein Lüftchen mich nass. Wie weit die Kiste schwimmt und welchen Kurs sie nimmt, geht mich nichts an, ich bin ein Mann, der sich noch treiben lassen kann. Ich lieb mein Steuerweib und meine Zeit vertreib. Ich spüre fleißig den Motor, so kommt uns keine Falle vor. Ich spiele fleißig den Motor.